Hierauf schickten wir nach ihnen Musa mit unseren Zeichen zu Pharaon und seiner führenden Schar, doch sie handelten Unrecht an ihnen. Schau nur, wie das Ende der Unheilstifter war.